mein Leben an. Hoppla, hoppla, hey, da hängt viel Freud und Tränen dran. Hoppla, hoppla, hey, das Ziel ist fern, die Fahrt ist weit, das Meer ist so unendlich breit. Wir nehmen unser Heuergeld und fahren dafür um die Welt. Hoppla, hoppla, hey, hoppla, hoppla, hey, der Junge an der Reling, der sieht nur still und träumend in die Nacht hinaus. Die Küsten sind voller Häfen, doch jeder Hafen spuckt ihn wieder einmal aus. Der alte Segelschoner kracht und stöhnt wie toll, der braucht wieder mal eine Ladung Alkohol. Der Junge an der Reling, der denkt ans Mädel, das er liebt und an zu Haus. Die Küsten sind voller Häfen, doch jeder Hafen spuckt ihn einmal wieder aus. Hoppla, hey, auf weiter See! Hoppla, hey, auf weiter See! Wir lieben die Sonne, den Sturm und den Wind. Hoppla, hoppla, hey! Das Schiff ist die Mutter, die Frau und das Kind. Hoppla, hoppla, hey! Das Meer ist blau, der Himmel grün. Zu diesem Himmel will ich ziehen. Und kreuze ich die Hölle an, das geht doch einen etwas an. Hoppla, hoppla, hey! Hoppla, hoppla, hey! Der Junge an der Reling, der sieht nur still und träumend in die Nacht hinaus. Die Küsten sind voller Häfen, doch jeder Hafen spuckt ihn einmal wieder aus. Der alte Segelschoner kracht und stöhnt wie toll, der braucht wieder mal eine Ladung Alkohol. Der Junge an der Reling, der denkt ans Leben, das er liebt und an zu Haus. Die Küsten sind voller Häfen, doch jeder Hafen spuckt ihn einmal wieder aus. Hoppla, hey, auf weiter See! Hoppla, hey, auf weiter See!